Probe. Und da kam ein Junge, den ich nicht leiden konnte. Und da hieß es halt, naja, wollen wir den auf die Schnauze hauen. Dann hab ich gesagt, ja, auf jeden. Und da wollte ich den provozieren. Hab den rumgeschubst, hab den einen mit der Faust gegeben, dass er hinten gegen die Wand geknallt ist. Hab den getreten und dann haben mir die anderen geholfen und haben den mit zusammengetreten. Und dann haben wir einen Rucksack geklaut. Alles auf Christian? Das war mir da so, so egal. We'll be right back.